Komm doch ein bisschen näher, hör zu, was ich dir sage nun. So wie schlafen Kinder, wir können träumen uns nachts davon. Sieh doch, wie Vollmond aufgeht, lass uns tanzen in seinem Licht. Wir wissen, wo Musik aufspielt, gehen wir aus und fühlen die Nacht. Weil ich noch immer liebe dich, will ich heut mit dir gehen zum Tanz, weil ich noch immer liebe dich, bei Vollmond ernte Dank. Als wir uns noch nicht kannten, sah ich dir zu von weit entfernt. Und seit wir uns nun fanden, liebe ich dich von ganzem Herzen. Doch ist es jetzt schon später und der Mond steht im Zenit. Da ich hier mit dir feier, seh ich ihn glänzen in deinem Blick. Weil ich noch immer liebe dich, will ich heut mit dir gehen zum Tanz, weil ich noch immer liebe dich, bei Vollmond ernte Dank. Weil ich noch immer liebe dich, will ich heut mit dir gehen zum Tanz, weil ich noch immer liebe dich, bei Vollmond ernte Dank.